Warum heißt das Ave Maria, der englische Gruß? Weil es mit dem Gruß beginnt, mit dem der Erzengel Gabriel, der als sechste Jungfrau Maria, begrüßte.